Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Herr Kollege Witze, für die Piratenfraktion erteile ich nun Herrn Kollegen Kern das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebes Publikum hier im Saal und am Stream. Wir erleben in diesen Tagen und Wochen eine hochemotionale Debatte zum Thema Ankauf von Steuer-CDs durch das Land NRW. Diese Emotionalität geht leider zu Lasten der Sachlichkeit in der Debatte. Deswegen möchte ich eines gleich zu Beginn ganz klar herausstellen. Das wurde auch eben schon mehrmals getan von anderer Seite. Wir alle hier im Saal sind uns doch einig, Steuerhinterziehung im Großen wie im Kleinen schädigt die Gesellschaft und darf nicht toleriert werden. Auch wir Piraten tun dies nicht, aber wir Piraten, und das ist der große Unterschied zum Antrag von Rot-Grün, wir Piraten stehen zum Rechtsstaat. Da haben Sie, Herr Kollege Zimtke, Probleme. Ein Rechtsstaat zeichnet sich eben dadurch aus, dass die Exekutive nicht alles machen kann, was theoretisch möglich und für manche wünschenswert ist, sondern dass sie an Recht und Gesetz gebunden ist. Sie dagegen, Herr Minister, haben den rechtsstaatlichen Weg verlassen. Sie haben sich mit dem Kauf der Steuer-CDs auf ein zwielichtiges Terrain begeben und lassen sich für diese Nummer auch noch als Robin Hood feiern. Zweifellos populär, Herr Minister. Aber überlassen Sie doch diese Nummer lieber Errol Flynn, dem stehen die grünen Strumpfhosen besser. Was machen Sie tatsächlich, Herr Minister? Durch Ihre Ankündigen, weiterhin Steuer-CDs kaufen zu wollen, schaffen Sie einen Schwarzmarkt für Datenhehlerei. Sie stiften damit quasi zu kriminellen Taten an. Damit begibt sich der Staat auf die gleiche Stufe wie Kriminelle. Ich lehne das ab. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, auch schon mehrmals gesagt heute. Und dass Sie gestern zu Ihrer Rechtfertigung, und heute ist das auch schon wieder geschehen, den CDU-Bundesfinanzminister heranziehen mussten, der ja gleich gehandelt hätte wie Sie jetzt, ist äußerst schwach. Ist Herr Schäuble jetzt Ihr Gradmesser für ethisch-moralisches Handeln? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sowohl die Gesetze der SPD als auch der CDU wurden und werden ständig vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Und jetzt testiert der eine Verfassungsbrecher dem anderen Verfassungsbrecher die Rechtmäßigkeit seines Handelns. Da haben die Testate von Ratingagenturen ja mehr Überzeugungskraft. Aber wenn man schon nicht ihr Handeln aus grundsätzlichen Erwägungen heraus ablehnt, so wie ich das tue, dann ist es mindestens erforderlich, dass eine gesetzliche Grundlage für Ihr Handeln vorhanden ist. Und auch die fehlt, Herr Minister. Gleichzeitig verfehlen Sie Ihr Ziel, Steuergerechtigkeit herzustellen. Der Ankauf von Steuer-CDs entspricht einer Steuerlotterie. Eine gleichmäßige Besteuerung aller Steuerpflichtigen bekommen Sie so nicht hin. Herr Finanzminister, warum nutzen Sie eigentlich nicht das Geld der Steuerzahler dafür, dringend benötigte Arbeitsplätze in der Steuerfahndung zu schaffen? Warum statten Sie Finanzämter dieses Landes nicht adäquat aus? Warum gehen Sie nicht den Weg, der eines Rechtsstaates würdig ist? Und Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich würde jetzt gerne im Zusammenhang vortragen. Bitte schön. Vortragen, danke schön. Ja. Eins. Und ja, ich komme ja, Herr Pregen, Herr Römer. Können Sie dann jetzt antworten? Hören Sie doch bitte auf, die Öffentlichkeit dreist zu täuschen. Sie wissen ganz genau, dass die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Ankaufs von Steuer-CDs nicht geklärt wurde. Und im Gegenteil äußerst umstritten ist. Und schon gar nicht wurde diese Frage vom Bundesverfassungsgericht geklärt. Lesen Sie einfach den Antrag von CDU und FDP. Da ist die Passage der Entscheidung des Gerichts wortwörtlich zitiert. Ansonsten erklären Sie mir doch mal bitte, warum diese Problematik auf der nächsten Justizministerkonferenz Thema sein wird, wenn da alles ganz klar ist. In Berlin eine Bundesjustizministerin einer ehemaligen Bürgerrechtspartei, die den sinnvollen Vorschlag gemacht hat, den Ankauf von Steuer-CDs durch den Staat zu verbieten, genau wegen der rechtsstaatlichen Probleme, die ich hier anspreche. Wochenende und eine FDP-Präsidiumssitzung später wird die Bundesjustizministerin öffentlich zurückgepfiffen. Wenn es also darauf ankommt, spielen Rechtsstaat und Grundrechtsschutz auch in der Partei vom Kollegen Lindner, in der FDP, offensichtlich keine Rolle mehr. Denn eins ist klar, auch Unschuldige werden auf den Steuer-CDs erfasst und ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht wird verletzt. Was wir Piraten vor diesem Hintergrund wollen, ist eigentlich relativ einfach. Hören Sie auf, den Rechtsstaat in Sonntagsreden zu preisen und ihn anschließend durch den Kauf von Steuer-CDs in den Schmutz zu ziehen. Wir unterstützen Frau Schnarrenberger in ihren Bemühungen, Datenhehlerei zu verbieten. Die Bundesregierung muss aber auch für ein ordentliches Steuerabkommen mit der Schweiz eintreten. Das jetzige Abkommen ist in der Tat eine Farce für steuerehrliche Bürger dieses Landes, da Steuerhinterziehung prämiert wird. Von der Landesregierung fordern wir, lehnen Sie zum einen das jetzt ausgehandelte Steuerabkommen im Bundesrat ab, statten Sie zum anderen die Steuerfahndungen, vor allem personell, mit Mitteln aus, die Sie benötigen, um Ihre gute Arbeit noch besser zu machen. Dann brauchen Sie nicht weiter Geschäfte mit Kriminellen zu machen. Ich komme zum Schluss. Herr Finanzminister, ich glaube Ihnen, dass Sie gute Absichten haben zum Wohle des Landes. Aber was mich massiv stört, ist Ihr gestörtes Verhältnis zu Rechtsstaat und Demokratie. Gestern haben wir an dieser Stelle wieder schöne Worte über die Wichtigkeit von Demokratie und Parlamentarismus gehört. Auch und gerade von Seiten der Regierungsfraktionen. Es gibt aber keine größere Missachtung der Demokratie, als sich über deren Regeln hinwegzusetzen. Was Sie sich nicht eingestehen können, Herr Minister, ist die Tatsache, dass Ihnen eine gesetzliche Grundlage für Ihr Handeln fehlt. Das moniert sogar der Teil des juristischen Schrifttums, der Ihnen eigentlich wohlgesonnen ist. Die Politik ist also aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen, wie sie den Konflikt zwischen möglichst umfassender Steuererhebung und Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze auflösen will. Das ist eine so wichtige Entscheidung, dass sie in einer Demokratie nur vom zuständigen Parlament und nicht von einem einzelnen Minister getroffen werden kann. Wir Piraten bleiben dabei, auch ein Minister steht nicht über dem Gesetz. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.